Der Vorsitzende des Ministerkabinetts der TVRK Park Bong-ju leitete die Arbeiten der Metallindustrie des Bezirkes Nord-Hamgyong vor Ort an. Er besuchte das Vereinigte Eisenhüttenwerk Kimtse, das Stahlwerk Zhongjin, die Fabrik für Eisenlegierung Buryong und das Vereinigte Erzbergwerk Mosan und informierte sich konkret über den Produktionsverlauf und den Stand des Ausbaus der Produktionskapazität. Auf den Beratungen der Mitarbeiter der zuständigen Bereiche, die in den Betrieben stattfanden, wurden über die Erweiterung der Erfolge der Werke und Fabriken der Metallindustrie bei der Verselbstständigung und Modernisierung der Produktionsprozesse diskutiert. Der Regierungschef inspizierte auch die Stadt Pferdjung, das Vereinigte Kohleabbaumaschinenwerk Ranam, das Isolatorenwerk Gyeongsong und weitere.